Sie haben es gespürt. Sie haben es gespürt. Es war Herzen, wo eine Blut verbinden. Es war Herzen, zerrissen, ohne zu reißen. Sie wussten es, niemand sonst. Eine Liebe unterhalt, wo eine voller Verbindung schaffen. Die Leidenschaft war überfuhr. Sie waren Mann und Frau und ihre Tinte. Sie waren Mann und Frau und seine Blut. Die Nacht wurde fühlt, das Gefühl überfüllte. Der Mutigkeit war vom Vergnügen zurückzuschlagen. Die Zeit, in der sie zusammen waren, machen schon ein Leben, an der eine nahvolle Leidenschaft. Sie haben es gespürt, es war Herzen, wo eine Blut verbinden. Sein Instinkt, sein Gefühl, sagen ihnen, ihre Blicke trafen sich, ihre Farbe, verrieten sie. Diejenige, die sie für das Leben und ihre Blut als Säuge verbunden haben. Diejenige, die sie eine Nacht anlassen, ihre Freude und die Sinne für die Gleiche. Es war Herzen zerrissen und es zu reißen. Sie wussten es, niemand sonst. Die Leidenschaft war überfuhr. Sie waren Mann und Frau und ihre Tinte. Sie waren Mann und Frau und seine Blut. Bekommen wir.